guten Abend. Wir treffen uns hier im Grenes zum Podcast mit einigen Vertretern aus dem Gesundheitsbereich. Ich möchte euch bitten, einmal euch kurz vorzustellen, wer ihr seid, was ihr macht und warum wir uns heute Abend hier treffen. Ja, dann fange ich einfach mal an. Ich bin die Birgit Schmidtmeier. Ich bin Mediatorin und Versicherungsfachwirtin und habe mir einfach gedacht, ich trage einfach ein bisschen was dazu bei, dass wir hier bei den Piraten was zum Thema Gesundheitspolitik ins Grundsatzprogramm bringen. Mein Name ist Rudi Trenner, ich komme aus Berlin und mache Gesundheitspolitik als Patientenvertreter und im Deutschen Behindertenrat und jetzt auch bei den Piraten. Mein Name ist Reinhard Schäffert, ich arbeite im Krankenhaus und erlebe Gesundheitspolitik in der Realität und möchte daran was ändern. Na okay, da habt ihr ja schon eine bunte Mischung zusammen aus unterschiedlichen Branchen innerhalb des Gesundheitsbereichs. Ihr seid alle in der AG Gesundheit? Und in der AG Gesundheitspolitik, ja. Ah, okay. Und ihr habt da einen gemeinsamen Antrag, glaube ich, gestellt für den Bundesparteitag, richtig? Ja, genau. Das ist für alle schon mal zu wissen. Das ist der PA 140, ne? Genau. Wer mag denn mal so ein bisschen drüber erzählen, was dieser PA 140 denn enthält? Ja, ich kann einmal mit der groben Gliederung anfangen. Also wir haben uns überlegt, dass wir es in drei Teile gliedern. Also im ersten Teil geht es schon mal darum, dass bei uns auf jeden Fall der Mensch im Mittelpunkt des Gesundheitssystems steht und da eben auch die Gesundheitsbildung ganz wichtig ist, damit man also wirklich auch auf Gesundheit fokussiert und sich nicht erst um das Thema kümmert, wenn man krank ist. Im zweiten Teil geht es dann allerdings darum, wie man eben versorgt wird, wenn man eben krank ist. Da ist uns wichtig, dass eben auch der Patientennutzen im Vordergrund steht. Und im dritten Teil beschäftigen wir uns dann mit der Finanzierung über solidarische Beiträge und wie man das Ganze da effizient organisieren könnte. Okay. Magst du ein bisschen konkreter werden? Mensch im Mittelpunkt, was ist damit gemeint? Also zum ersten Punkt. Ja, für uns ist da eben ganz wichtig, dass wir in allen Altersstufen und in allen Lebensbereichen fördern, dass einfach hier viel mehr für Gesundheitsbildung unternommen wird. Also da gehört für uns einfach auch dazu, dass das zum Beispiel in der Schule bereits anfängt. Und also auch deutlich über das hinausgeht, was man jetzt einfach so als ja Vorsorgemaßnahmen kennt. Also dass es halt wirklich darum geht, sich viel mehr damit zu beschäftigen, wie Gesundheit eigentlich entsteht und wie man ja sich einfach verhalten kann, dass man gesund bleibt. Das war also für uns schon mal ganz wichtig. Also sprich so in der Schule gesunde Ernährung und ja vielleicht auch schon so grobe Züge von Anatomie oder so oder sowas dann noch nicht. Ja, das kann durchaus da auch mit drinnen sein. Also ich denke, wenn man einfach schon mal weiß, wie ihr Körper funktioniert, dann wird ja eh schon mal einiges klarer. Ja, dass du jeden Abend McDonald's besuchen vielleicht nicht so optimal ist, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Zum Beispiel, ja. Dann der zweite Punkt, Versorgung, Patientennutzen, hatte ich mir jetzt so gemerkt, was ist darunter zu verstehen? Ja, mache ich mal weiter. Hier geht es hauptsächlich um die Behandlung des Patienten, dass die Ressourcen des Gesundheitssystems eben wirklich dort ankommen, wo sie gebraucht werden, nämlich in der Behandlung des Patienten und dass das die eigentliche Aufgabe des von Gesundheitspolitik ist. Der Patient selbst soll so weit wie möglich selbstbestimmen können, wie er behandelt wird. Er soll im Rahmen seiner Möglichkeiten über die Form der Behandlung entscheiden können, wobei wir dabei die Voraussetzung sehen, dass der Patient sich Informationen beschaffen kann über die Qualität derjenigen, die die Leistungen im Gesundheitssystem erbringen. Das heißt, hier ist einfach eine Transparenz notwendig. Dieses Infobeschaffen, ist das, habe ich jetzt so verstanden, dass das erstmal bezogen ist auf die ärztliche Seite, dass sie sich informieren können, welcher Arzt für welche Erkrankung besonders gut geeignet ist, oder ist das auch darauf gemünzt, welche Therapie vielleicht am besten geeignet ist für ihn? Die Formulierungen sind ja hier für das Grundsatzprogramm gemacht und von daher nicht so weit detailliert. Was dahinter als Absicht steht, ist natürlich, dass Patientinnen und Patienten sich informieren sollen, können sollen, welche Behandlung für sie die geeignete ist und nach Möglichkeit auch zwischen verschiedenen Alternativen dann eine eigene Auswahl treffen können, was sie für sich selbst am geeignetsten halten. Denn das muss ja nicht unbedingt immer die Therapie sein, die irgendein Therapeut, weil er da besonders qualifiziert ist, für die einzig richtige oder die optimale hält. Ja, sicher. Also man erlebt ja doch auch immer wieder, dass Ärzte da so ihre Lieblingsmethoden haben, wie die vielleicht auch bestimmte Sachen behandeln und dafür andere Sachen vielleicht gar nicht so aufgeschlossen sind, ob die vielleicht noch besser geeignet wären. Richtig. Da muss insgesamt mehr Transparenz im Gesundheitswesen geschaffen werden, denn das ist für Patienten nicht abschätzbar. Man muss natürlich berücksichtigen, dass Patienten nie die Asymmetrie der Kommunikation, also das in sehr unterschiedlichem Umfang vorhandene Fachwissen werden aufholen können. Also es ist schon so, dass Therapeutinnen und Therapeuten wesentlich die Träger der Informationen sind und natürlich auch die Aufgabe nachher zugewiesen bekommen, diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Deshalb ist es auch wichtig, das ist jetzt die zweite Ebene der Transparenz, nämlich, dass die Patienten sich auch informieren können darüber, welche Ergebnisse bei der Behandlung durch die Ärzte herauskommen. Das heißt, wir fordern auch eine Transparenz der Ergebnisqualität derjenigen, die Leistungen im Gesundheitssystem erbringen. Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was ist genau damit gemeint? Nun, wir haben ja zurzeit, was die Ergebnisqualität oder überhaupt was die Qualitätssicherung im Gesundheitswesen angeht, zwei wesentliche Informationsquellen. Das eine ist die Qualitätssicherung der kassenärztlichen Vereinigungen für den Bereich der niedergelassenen Ärzte. Und das andere ist der gesetzliche Qualitätsbericht nach § 137, der ab jetzt jährlich herausgegeben wird über die Qualitätssicherung in den deutschen Krankenhäusern. Diese Informationen sollen ausgebaut werden und den Patienten ermöglichen, nicht nur sich zu informieren über die Prozessqualität und die Strukturqualität von Krankenhäusern, also zum Beispiel, wie gut bestimmte Operationen ablaufen, ob sie komplett ablaufen, ob alle zugehörigen Leistungen erbracht werden und das in der vorgegebenen Qualität oder in dem vorgegebenen Qualitätsfenster, sondern darüber hinaus soll auch die Ergebnisqualität in den Blick genommen werden, also wie Patienten sich zum Beispiel nach einem Jahr oder nach 5 Jahren mit den Ergebnissen abfinden können, ob sie das, was sie gewünscht haben, auch bekommen haben. Okay, ja gut, das ist ja für planbare Eingriffe, wie jetzt meinetwegen ein neues Hüftgelenk oder so, eine schöne Sache, wenn man sich da im Vorfeld wirklich genau informieren kann, welches Krankenhaus hat da wirklich die besten Qualitätsstandards und hat am besten abgeschnitten. Ne? Da hast du sozusagen genau ins Schwarze getroffen, gerade wenn man an die Hüftgelenke denkt. Wir haben international doch die Erkenntnis, dass in der Medizin der hüftgelenksnahe Bruch ersetzt werden sollte, also die Operation sollte stattfinden innerhalb eines Zeitfensters von bis zu 6 Stunden nach Einlieferung im Krankenhaus. In Deutschland haben wir es in einem erheblichen Teil damit zu tun, dass Patienten erst innerhalb von 72 Stunden versorgt werden. Das sind Ergebnisse, die aus dem Qualitätsbericht bereits ablesbar sind und vielleicht sollten Patienten dann auch mehr Druck machen, dass da, wo man länger wartet, überwiegend warten zum Beispiel auch ältere Patienten länger als jüngere Patienten, vielleicht sollte man da mehr Druck machen auf die Krankenhauslandschaft, sich da kreative Lösungen einfallen zu lassen. Also zum Beispiel zu regeln, dass am Wochenende die Krankenhäuser sich gegenseitig abwechseln in der Zuständigkeit. Ja, das klingt doch mal wirklich innovativ, würde ich sagen, ja. Würde ich gerne erleben, dass es umgesetzt wird und wie die Krankenhäuser dann tatsächlich damit umgehen. Also finde ich schon spannend. Ich denke mal, wenn du jung genug bist, dann hast du noch eine Chance, das zu erleben. Das ist mit Sicherheit etwas, was man nicht von heute auf morgen durchsetzen kann. Das denke ich auch, ja. Gut, dann würde ich gerne zu dem dritten Punkt kommen. Das war das Thema der Finanzierung. Das wird sicherlich alle nochmal brennend interessieren, wie ihr euch das da gedacht habt. Ja, da ist es so, dass wir uns jetzt halt hier überlegt haben, dass wir es noch nicht detailliert ausführen, sondern jetzt erst einmal dabei belassen bei dem, worum es uns im Kern geht, nämlich, dass halt die Beiträge auf jeden Fall solidarisch erhoben werden und dass es im Grunde genommen, dass jeder einbezogen werden soll in die Finanzierung. Und das lässt halt dann einfach einen gewissen Spielraum, das einfach künftig dann auch noch entsprechend auszubauen. Von der ganzen Organisation her ist es wichtig, dass wir klar machen, dass der Leistungskatalog einfach transparenter sein muss, weil überhaupt transparent überhaupt das sehr wichtigste Thema für uns ist und wir da einfach auch wirklich abwägen wollen zwischen was natürlich notwendig und wichtig ist, aber was halt einfach auch in gewisser Weise auch wirtschaftlich sein muss. Bei der Informations- und Kommunikationstechnologie wollen wir halt auch mehr drauf schauen, dass man hier einfach Standards verwendet, um das Ganze eben auch zwischen den einzelnen, ja, eventuell Kostenträgern und eventueller Leistungserbringern transparenter zu machen Und das eben auch sich aufs Abrechnungssystem auswirkt, dass das Grunde genommen fairer läuft als bisher. Was ist damit genau gemeint zwischen Leistungserbringer und Abrechner, dass zwischen den Krankenkassen und dem Krankenhaus jetzt beispielsweise da eine engere Kommunikation läuft, oder was ist damit gemeint? Naja, wir haben im Abrechnungsbereich sehr viele, sehr unterschiedliche Abrechnungstarife, die teilweise so komplex sind, dass sie der Patient gar nicht versteht. Wenn man über solche Sachen diskutiert, wie zum Beispiel eine Patientenrechnung, also dass der Patient weiß, wie viel Kosten er verursacht hat für die gesetzliche Krankenversicherung oder für das Gesundheitssystem, dann ist es einfach eine Voraussetzung, dass die Abrechnung in einer Art gestaltet ist, die der Patient auch nachvollziehen kann. Und das sehen wir derzeit nicht gegeben, sondern die Abrechnungen sind hochkomplex, hochkompliziert. Und allein für die Abrechnung wird schon ein erheblicher Aufwand betrieben, der dann letzten Endes auch nicht mehr beim Patienten ankommt. Also es gibt ganze Horden von Menschen, auch gut bezahlten Menschen, die nichts anderes tun, als dafür zu sorgen, zum Beispiel im Krankenhaus, dass die Abrechnung, dass abgerechnet wird. Und ebenso viele Menschen gibt es bei den Krankenkassen und beim medizinischen Dienst der Krankenversicherung, die dafür sorgen, dass die Abrechnung auch, also die diese Abrechnung auch wieder überprüfen. Und das ist aufgrund der Komplexität, und wir wollen aber, dass das Geld beim Patienten ankommt und nicht für Verwaltung drauf geht. Also diese Sachen dann zu vereinfachen, dass eben da nicht ganze Teams sowohl bei Krankenkassen als auch Krankenhäusern und sonstigen Einrichtungen dafür erstmal aufgebracht und bezahlt werden müssen. Wir werden sicherlich also akzeptieren müssen, dass die gesundheitliche Versorgung und das, was im Gesundheitssystem geleistet wird von den verschiedenen Leistungserbringern, also den niedergelassenen Ärzten und in dem Krankenhaus von dem gesamten Team, das an Behandlung und Pflege beteiligt ist, also das hat eine gewisse Komplexität, und das, ob sich das beliebig erleichtern und vereinfachen lässt, das muss sicherlich untersucht werden. Was wir aber zurzeit vor allen Dingen haben, ist, dass die Leistungen oft der Honorierung folgen. Das heißt, das, was besonders attraktiv tief bezahlt wird, wird dann auch besonders häufig gemacht. Ich will ein Beispiel sagen. Im Bereich rund um München werden so viel Herzkatheter geschoben wie in ganz Norditalien. Wir wissen alle, die im Gesundheitssystem irgendwie tätig sind oder politisch tätig sind, wissen, dass das nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Es ist also höchst unwahrscheinlich, dass die Deutschen so viel kränker sind, herzkränker sind als die Norditaliener. Das ist ja eine Industrieregion, auch in Norditalien durchaus vergleichbar, und auch was die Lebenserwartung durchaus vergleichbar. Wir müssen also dafür sorgen, dass das Honorarsystem sich so gestaltet, dass Fehlanreize vermieden werden. Also Über-, Unter- und Fehlversorgung haben das die Sachverständigen vor über 10 Jahren mal genannt. Das ist etwas, was uns da beschäftigt. Ich würde aber auch dann gerade in diesem Zusammenhang auch gern nochmal wieder auf den ersten Punkt zu sprechen kommen, weil die Abrechnung steht ja quasi am Ende der Kette. Ganz am Anfang steht eigentlich, dass wir Krankheiten vermeiden wollen. Und zum Krankheiten vermeiden gehört das, was wir vorhin schon angesprochen haben, das individuelle Verhalten, also die Frage, ob man sich am besten über McDonald's ernährt oder vielleicht doch etwas gesünder. Es gehören aber auch durchaus Umweltbedingungen dazu, also Bedingungen, Lebens-, Umwelt- und Arbeitsbedingungen dazu, die dafür sorgen, dass das, dass es weniger Krankheiten gibt. Dann brauchen wir auch weniger Behandlung und natürlich dann auch weniger Abrechnung. Ja, das klingt natürlich nach dem Optimalfall, klar. Dann habt ihr gesagt, dass bei eurem System der Finanzierung jeder einbezogen werden soll. Wie ist das genau gemeint? Also wir haben uns jetzt halt hier nur bewusst offen gelassen, ob das jetzt irgendwann in Form von einer Bürgerversicherung oder steuerfinanziert sein wird. Aber es soll auf jeden Fall schon in die Richtung gehen, dass es halt im Grunde genommen ein System ist, also nicht wie jetzt halt hier eventuell die Aufteilung momentan ist mit gesetzlichen und privaten. Also wir hatten da ja mal dieses Meinungsbild hier auch laufen. Das hat eigentlich schon auch gezeigt, dass wir jetzt kein komplett privatisiertes System haben wollen und dass es auf jeden Fall auch so sein soll, dass das, was an Beiträgen oder Abgaben dann eingesammelt wird, dann auch wirklich zweckgebunden fürs Gesundheitswesen zur Verfügung steht. Aber wie wir es eben genau machen wollen, das ist jetzt einfach nur in der Klärung, weil es einfach eben auch ein sehr komplexes Thema ist. Okay, also vielleicht noch eine kleine Ergänzung, die das etwas anschaulich macht. Das Gesundheitssystem in Deutschland kostet pro Jahr 300 Milliarden Euro ungefähr. Das ist so viel wie Volkswagen, Daimler, Benz und BMW zusammen an Umsatz. Wenn man solche Zahlen und dann diese Relationen sieht zur Autoindustrie, dann wird einem klar, wie umfangreich das ist, was man da anfasst und wo man steuernd eingreifen will aus der politischen Richtung heraus. Das bedarf einer intensiven Beratung, auch mit Beteiligten im System, um nicht durch eventuell leichtfertige Entscheidungen oder Entscheidungen, deren Konsequenzen nicht bis zur letzten Ebene durchdacht sind, wieder neue Fehler zu machen anstelle der alten. Und dafür brauchen wir etwas mehr Zeit. Was uns allerdings wichtig war, ist zu sagen, dass Gesundheit ein Volksgut ist und dass sich daran an deren Finanzierung auch die gesamte Bevölkerung beteiligen muss. Es soll nicht so sein, dass sich besonders gute Risiken, wie man in der Versicherungsbranche sagt, ausgliedern in jungen Jahren und sich der Solidargemeinschaft da entziehen. Das wollen wir auf Dauer nicht so lassen. Okay, also bewusst noch recht allgemein gehalten, um dann später dann auch noch die Möglichkeit zu haben, sich da was Genaueres zu überlegen. Das sind wir einfach der Komplexität dieses Problems schuldig. Wir müssen das genauer beraten, wir müssen das mit mehr Menschen beraten, wir müssen uns da zusätzlichen Sachverstand auch holen, insbesondere um eben nicht die alten Fehler durch neue Fehler zu ersetzen. Ja, okay, wie du schon sagtest, das ist auch wirklich sehr komplex und auch nicht so ganz einfach, sonst hätte sich da sicherlich schon jemand was ganz Schlaues zu überlegt. Genau, zudem ist das ja jetzt hier mal der Antrag fürs Grundsatzprogramm und das würde man dann eher auch für ein Wahlprogramm beispielsweise dann auch eher denken, dass das dann das Thema wäre. Okay. Welche Frage sich mir jetzt noch aufdrängt und ich kann mir vorstellen, dass ihr die sicherlich auch schon mal beantworten musstet. Euer Programmantrag besteht jetzt ja aus 3 Punkten. Warum habt ihr den so zusammengefasst und nicht aufgeteilt in jeweils einen separaten oder in 3 separate Punkte? Ja, das war uns deswegen wichtig, damit es halt in sich ein schlüssiges Bild gibt. Weil wenn man den Antrag modular stellt, dann kann es halt jetzt vielleicht sein, dass halt dann einer oder zwei Teile vielleicht tatsächlich abgelehnt werden am Bundesparteitag. Aber das, was dann übrig bleibt, einfach in sich ja nicht mehr so das stimmige Bild gibt. Was wir jetzt hier mit dem Antrag einfach wollten, war einfach einmal so ein ganzes Grundgerüst einfach einmal aufzustellen, wohin quasi mit den Piraten in der Gesundheitspolitik die nächsten Jahre, also jetzt auch über die nächste Legislaturperiode hinaus einfach gehen kann. Von dem her ist uns bewusst, dass er doch sehr lang geworden ist. Also wenn man sich die anderen Bereiche im Grundsatzprogramm ansieht, sind die durchaus etwas kürzer gehalten. Aber ja, wie der Wolf schon gesagt hat, es ist einfach auch der Komplexität des Themas Gesundheitswesen geschuldet, dass wir da halt einfach ein bisschen weiter ausgeholt haben. Naja, und es wird ja auch sicherlich etwas sein, das ja alle interessieren wird, nicht nur Piraten, es wird die Presse interessieren, es wird die Bürger interessieren, was sich denn die Piraten dazu überlegen und was sie sich dann vorstellen. Von daher ist das, denke ich, auch nicht schlimm, wenn das dann halt etwas größer ausfällt. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das die gesamte Bevölkerung betrifft. Es gibt niemanden, der für sich selbst die Garantie geben kann, immer gesund zu sein. Jeder wird dieses Gesundheitssystem in dieser oder jener Art irgendwann mal brauchen. Bei den meisten fängt es mit der Geburt an und hört dann erst kurz vor dem Tode wieder auf, wenn überhaupt. Wir denken, dass wir mit über 60 Menschen ja an diesem Antrag gearbeitet haben. Es lagen umfangreiche Texte vor und es ging im Schluss dann auch darum, wie kann man das so zusammenfassen, dass es der Aufgabe eines Grundsatzprogramms gerecht wird, also die wesentlichen Punkte enthält, sodass die Wähler dann auch wissen, was sie bekommen, wenn Piraten Gesundheitspolitik machen. Also ich glaube, da haben wir jetzt eigentlich schon mal so einen ganz guten Einblick bekommen in euren Programmantrag. Wenn nicht jemand noch was gerne unbedingt ergänzen möchte, würde ich dann, glaube ich, für heute auch erstmal Schluss machen. Um es nochmal kurz zu sagen, das ist der Programmantrag 140. Der kann sich bitte gerne schon mal angesehen werden vor dem Bundesparteitag und dann kann darüber entschieden werden. Ja, vielen Dank, Britta. Ja, ich danke euch und ich glaube, dass wir, wie gesagt, die Piraten alle jetzt schon mal einen ganz guten Einblick bekommen haben. Ja, vielen Dank und ich hoffe also auch, dass wir in Bochum einfach die Piraten davon überzeugen können, dass das eine gute Sache ist. Ja, lese mich an. Vielen Dank. Gut, alles klar. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.